D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Im Netz gibt es eine Aktion gegen Unternehmen, die auf rechten Internetseiten wie zum Beispiel Breitbart werben. Kein Geld für rechts heißt die Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die finanzielle Grundlage von rechten Hetzseiten auszutrocknen. Ins Leben gerufen wurde sie von Gerald Hensel, der arbeitet bei der Werbeagentur Scholz und Friends. Bei mir dazu im Studio unsere Netzreporterin Martina Schulte. Schönen guten Morgen. Morgen, Till. Was ist genau die Idee von Gerald Hensel? Also Gerald Hensel hat auf seinem Blog einen Aufruf an seine Kollegen in den Medien, der Werbebranche und bei Markenartiklern veröffentlicht. Und er schlägt halt vor, ich zitiere, gemeinsam die Finanzierung von rechtsextremen Websites und Meinungsportalen wie Breitbart und vielen anderen zu stoppen. Und zwar, indem Werber und Anzeigenverantwortliche in großen Unternehmen auf diesen Seiten keine Werbung mehr schalten. Beispiel jetzt mal, Breitbart hat ja derzeit über 37 Millionen Besucher, 240 Millionen Klicks und lebt, wie das Blog Gründerszene schreibt, derzeit recht einträglich von seinem Online-Werbegeschäft. Die Initiative in Ehren. Ich vermute, es gibt viele Leute, die erstmal sympathisch finden. Aber wie will ein deutscher Mitarbeiter einer Werbeagentur da was dran ändern? Also ich meine, die Seite gibt es ja nur in den USA, oder nicht? Ja, ihm geht es jetzt erstmal nur um die deutschen Unternehmen, die dort werben. Ne? Denn es ist halt so, wenn du jetzt als deutscher Nutzer mit einer deutschen IP-Adresse dorthin surfst, also nach Breitbart, dann kann es halt eben sein, dass dir auch deutsche Werbung angezeigt wird. Und Spiegel Online berichtet, dass dort unter anderem deutsche Unternehmen wie die Telekom, die Restaurantkette Vapiano oder eben Konrad Elektronik, ne, diese Elektronikkette, dass die halt eben dort geworben haben. Und Gerhard Hensels Idee ist es jetzt eben, diesen Medien, also nicht nur Breitbart, sondern auch vielen anderen, eben die finanzielle Grundlage zu entziehen durch so eine Art Boykott. Dabei geht es ihm, sagt er, ausdrücklich nicht um so eine Art Shitstorm aus dem Netz. Es geht ihm halt vielmehr eher darum, den Unternehmen bewusst zu machen, wo sie werben, wen sie mit ihrem Werbegeld unterstützen. Und Hensel sagt, ich zitiere, Unternehmen könnten in diesen Zeiten nicht unpolitisch bleiben. Sein persönliches Ziel sei es, die neue Rechte so unsexy zu machen wie das Rauchen. Wie kommt seine Aktion, wie kommt seine Idee an? Also jetzt hier bei Twitter in Deutschland gab es natürlich viel Zuspruch. Die Autorin Tanja Kinkel etwa twitterte, gute Antwort auf die Frage, was können wir denn tun? Kein Geld für rechts. Auch einige Werber haben sich der Aktion sofort angeschlossen. Also Bernd Heusinger zum Beispiel ist der Gründer der größeren Agentur zum Goldenen Hirschen. Der schreibt hier auch, liebe Kollegen, bitte gebt Breitbart und Co. kein Mediageld, sondern nutzt die Blacklists von Gerald Hensel. Gerald Hensel hat nämlich auf seinem Blog eben nicht nur diesen Aufruf veröffentlicht, sondern auch gleich eine schwarze Liste sozusagen von Medien, die seiner Ansicht nach boykottiert werden sollten. Und dazu zählen außer Breitbart hier in Deutschland auch bekannte rechte Blogs, wie zum Beispiel Politically Incorrect, Compact, dann die Webseiten der Jungen Freiheit, dann gibt es so einen Hetzblog, das Rapefugees heißt, oder halt eben auch die deutsche Wirtschaftsnachrichten.de. Das ist eine Seite, die Matern Böselager auf Weiß mal als Blog für rechte Verschwörungstheoretiker bezeichnet hat. Den letztendlich letzten Schritt müssen ja die Unternehmen machen, die Werbung schalten. Was sagen die? Machen die auch mit? Also die wussten zum Teil erstmal gar nicht, dass ihre Werbung überhaupt auf solchen Webseiten erschienen ist. Denn die Unternehmen buchen die Werbung ja nicht selbst. Die beauftragen damit Agenturen und Vermarkter und die schalten dann die Anzeigen im Netz. Aber auch die wussten zum Teil nicht, wo genau die Anzeige jetzt überhaupt erschienen ist, weil die ja nur nach bestimmten Kriterien buchen. Also zum Beispiel jetzt irgendwie Webseiten, die vor allen Dingen von mittelalten Männern zwischen 35 und 55 besucht werden. Da ist Breitbart News die erste Wahl. Ja, genau. Und viele Firmen, die jetzt halt durch diese Aktion erstmals überhaupt auf das Werbeumfeld aufmerksam gemacht worden sind, die haben jetzt halt gesagt, dass sie halt diese Seiten wirklich auf Blacklist setzen wollen. Also BMW hat das nach Hinweisen aus dem Netz getan, auch Braun, der Gerätehersteller, hat das gemacht. Die haben Breitbart auch auf die Blacklist gesetzt. Und diese Restaurantkette Vapiano hat sich auch eben von der Bannerwerbung bei Breitbart distanziert. Andere Unternehmen wie O2 oder Rewe haben versprochen, sich die Sache jetzt erstmal anzugucken und betriebsintern zu klären. Aber ich kann mir halt eben vorstellen, dass viele Firmen auch zögern, weil sie vielleicht auch Angst haben, ja, Konsumenten mit einer rechten Meinung zu verlieren, ne? Denn es kann halt auch nach hinten losgehen. Vergangene Woche hatte ja Kellogg's in den USA bekannt gegeben, dass sie keine Werbung mehr bei Breitbart machen wollen. Und dann wiederum haben die Breitbart-Macher ihre Leser dazu aufgefordert, kein Kellogg's mehr zu kaufen. Also es ist halt auch so ein kleiner Krieg, der jetzt halt über Produkte ausgetragen wird, im Grunde genommen. Kein Geld für rechts, heißt die Initiative. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die finanzielle Grundlage von rechten Hetzseiten auszutrocknen. Infos waren das von Martina Schulte. Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase?